Mein Name ist Markus und ich habe mir gegenüber Mary. Mary, wie geht es dir? Mir geht es gut. Mary, erzähl mir mal ein bisschen über dein Land. Ja, erstmal ich fange mit mir vorstellen. Ich komme aus Kenia. Kenia liegt in Ostafrika, in Ostasien. Zum Ostküste, ja, genau. Ja. Afrikas. Ja. Und wie ist denn deine Stadt? Wie groß ist sie denn? Wie heißt deine Stadt? Meine Stadt heißt, wo ich wohne jetzt. Mhm. It's Malindi, aber ich bin geboren in Kirinyaga. Kirinyaga ist ein kleines Dorf nahe Mount Kenya, mhm. Berge Kenya. Mhm. Wie lange braucht man von da aus nach Nairobi? It's 800 Kilometer weit weg. Mhm. Kenya ist eine große Stadt. Ja. Wie lange braucht man mit dem Bus dahin von? Von Malindi. Mhm, von Malindi. Ja, von Malindi nach mit dem Bus. Nach Kirinyaga, das ist dauert 7 Stunden mit dem Bus. Erzähl mal, leben deine Eltern und Geschwister dort? Ja, ich komme von einer großen Familie. Wir sind 16. Meine Mutter hat 14 Kinder und mein Papa insgesamt hat 16. Er war vorher verheiratet und hatte von dieser ersten Frau 2 Kinder. Und mein Papa war Soldat in der Zeit vor Kolonien. Und die Liberian, Labour, sie haben seine Frau getötet. Ja. Er war die Soldat vor Kolonien. Und deswegen, meine Mama war sofort verheiratet, als sie war auch jung, 16 Jahre, zu helfen, meinem Papa zu erziehen, die 2 Kinder, die erste Frau hatte gelassen. Mhm. Und von da, sie hat angefangen mit ihrer Familie. Mhm. Ja. Erzähl mir ein bisschen, wie war das Leben dort auf dem Land mit den Geschwistern? Ich kann sagen, es ist süß und sauer. Mhm. In meiner Kindheit ist es voll mit guten Sachen, dass ich kann erinnern von meinen Geschwistern, singen zusammen, helfen unsere Familie in dem Feld zusammen. Wenn meine Mama, meine Eltern, sie haben auch Kaffee-Feld und da wir haben auch geholfen. Und auch die Sauerseite ist so ein Brot, war richtig kein Luxus. Wir haben immer gekämpft, wer nimmt die letzte von dem Stück von Scheibe von Brot. Was habt ihr denn außer Kaffee gehabt? Habt ihr Tiere gehabt? Ja, wir hatten Tee und Macadamia-Nuts. Mhm. Aber ihr habt auch was gezüchtet, also ihr habt Kühe gehabt oder Hühner? Ja, ist eine Region für Bauer, so sie auch in kleine Grundstück, sie konnten viele machen. Meine Mama hatte, mein Papa war viel in zur Arbeit und meine Mama war Hausfrau, obwohl sie hatte später gelernt als Krankenschwester. Aber sie konnte nicht weiter wegen Kinder, wir waren viele. Mhm. Und sie hat entschieden, nur zu Hausfrau zu sein. Und sie hatte 4 Kühe und ein paar Hähnchen wegen nur was gebraucht zu der Familie. Mhm. Und was habt ihr noch angebaut außer Kaffee? Habt ihr Reis oder? Ja, also meine Familie, meine Eltern hatten große ungefähr 20 Hektar Feld und in diese 20 Hektar sie haben geteilt ungefähr 10 war Kaffee in Kaffee war gut, sie konnte viel verdienen, für Kinder zu bezahlen, Schulgebühr. Und war auch in Kooperativ. Sie mit Kaffeemann konnte in Kooperativ arbeiten mit Andre Bauer. Und in diese sie konnten von Einkommen helfen zu erziehen. Von medizinischer Versorgung, alle war von Kooperativ. Sehr schön. Ich und das ist, war Kaffee und 5 Äcker war nur für Tee und die andere war nur für Wasser, Mais und Garten für zu Hause. Gemüse. Gemüse. Und diese afrikanische Kartoffel, wir hatten Süßkartoffel, wir haben Maniok auch. Und das ist gar nichts war zu verkaufen, war genug nur für uns. 14 Geschwister, also du 16. Und noch 16. Ah, ja. Also 15 Geschwister hattest du noch gehabt. Die mochten Maniok, Inyam, Mais, Süßkartoffel? In Kenia ist nicht Essen ist nicht für was man möchte, ist was man kann Bauch füllen mit. Und meine Eltern konnten nicht reichen, immer zu kaufen, etwas zu kaufen. So wir haben gegessen, was wir haben geerntet. Und das ist viele von Gemüse, wie war gesogen, Vegetarier. Vegetarier.